Und wie gefällt dir das Training? Es war okay. Der Trainer ist gut. Und die Mannschaft? Auch okay. Aber alle spielen besser als ich. Nein, das stimmt nicht. Doch, doch. Und Nora ist echt gut. Die spielt ja super. Ja, schon. Die kann schon spielen. Aber der Trainer findet sie ganz super toll. Immer nur Nora super. Nora toll. Gut, Nora. Sie ist ja auch gut. Schon, ja. Aber sie glaubt, sie ist die Beste. Du magst Nora nicht. Stimmt's? Kommst du auch zum nächsten Training? Ich weiß noch nicht.